Hallo und herzlich willkommen zur Nullnummer von Wir hören Stimmen, unserem kleinen neuen Podcast-Projekt. Wir, das sind Stefan, auch bekannt als Hirnblockade. Hallo. Hallo Stefan. Und Lars, auch bekannt als Herr von Speck. Guten Abend. Und ich, Benny, auch bekannt als 4x B. Ja, wir hören Stimmen. Wir haben ganz schön einen an der Waffel, aber die Stimmen, die wir hören, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Das sind nämlich andere Podcaster oder andere Podcasts. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen von uns schon aus anderen Podcast-Projekten. Da sitzen wir hinter dem Mikrofon, wobei jetzt sitzen wir auch hinter dem Mikrofon. Aber wir wollen euch mal mehr von unserer Hörerseite präsentieren. Also wir hören auch selber ganz viele Podcasts und machen nicht nur welche. Und deswegen haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Aber was genau passieren soll, das erklärt euch jetzt der Stefan. Ja, das bin ich. Genau. Und zwar wollen wir die Möglichkeit hier ergreifen, dass wir über unbekannte Podcasts oder unbekanntere Podcasts uns so ein bisschen auslassen. Es gibt ja durchaus so die ein oder anderen Projekte, die Podcasts besprechen. Aber gerne mal werden da so die üblichen Verdächtigen, ne, so die Pritlovs und die Holgis dieser Welt besprochen. Wir wollen mal von der anderen Seite her das Feld aufrollen und uns in so kurzen Rezensionen mit Podcasts auseinandersetzen, die uns zumindest neu sind und wo wir sagen, Mensch, das lohnt sich trotzdem da reinzuhören. Und das machen wir dann. Und wir hören natürlich nicht alles. Wir kennen nicht alles. Deswegen sind wir auf euch angewiesen. Und zwar hätten wir gerne von euch, dass ihr uns mitteilt, wenn ihr einen frischen neuen Podcast gefunden habt und der vielleicht noch nirgendwo auftaucht, dann schickt uns doch eine Nachricht bei app.net oder Twitter oder ihr schickt uns eine E-Mail oder einen Kommentar. Die Essen zu diesen ganzen Kanälen, die findet ihr auf wirhörenstimmen.de. Jeweils mit Bindestrich und OE und dann werden wir diese Podcasts entsprechend uns mal anschauen und vielleicht dann auch eine Folge hier an dieser Stelle darüber machen. Wir werden jeder eine einzelne Folge aufnehmen, also jeder, der von uns einen Podcast findet oder besprechen möchte, der nimmt einfach eine kleine Folge auf. Also wir werden, das ist wahrscheinlich die einzige Folge, in der wir zu dritt zu hören sind und ich denke, die erste Folge wird auch in Kürze erscheinen. Also bis dahin, wir wünschen euch viel Spaß, schickt uns fleißig eure Ideen oder eure Podcasts und meldet euch bei uns. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja, klingt doch gut. 3 Minuten kurz und knackig. Also ich fand's super. Ja. Lars, du klingst schon wieder so. Mach das nicht immer mit. Ich bin immer so begeistert. Also, ihr müsst euch das vorstellen. Ich reagiere manchmal auch so, wenn ich zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk von meiner Freundin bekomme und die ist dann auch immer sehr begeistert, wie begeistert ich bin. Ja, das kann ich gebrauchen. Habe ich dem Lars hier den Monster Blowjob zum Geburtstag geschenkt? Und er sagte, ja. Ja. Oh, gut, dass die Aufnahme noch läuft.